Herein. Wohnt hier der Tandler Schlucker? Jawohl, bitte, jawohl. Das hier bitte, das ist er selber, das hier ist seine Frau und ich bin der Bruder von der Schwester. Ich meine, ich bin der Bruder von... Was? Ach so, ja, gut, bitte. Sie wünschen, mein Herr? Das Gericht hat mich beauftragt, dass... Was, das Gericht? Was? Das Gericht? Ja, es betrifft Ihren angenommenen Sohn Adolf. Ja, was kann denn der angestellt haben? Kann ich ihn sprechen? Aber natürlich! Was, der Adolf! Soll jetzt eingesperrt werden, Kuhn? Aber was fällt ihm denn ein? Ja, was soll ich? Von mir die Nachricht eines großen, unverhofften Glücks vernehmen. Glück? Ja, was treibt ins Glück plötzlich? Die Fortuna muss sich rein den Fuß verstaucht haben, dass nicht im ersten Stock aufsteigen kann. Sonst gehört es gewiss nicht zu ebener Erde. Zuerst muss ich einige Fragen an euch stellen, Herr Schlucker. Wo habt ihr vor 20 Jahren domiziliert? 20 Meilen von hier. Ich war damals Schneider in Mühlenberg. Mhm. Und wer hat neben euch gewohnt? Als grundgegangener Uhrmacher. Ja, namens? Na, uns hat er gesagt Berger. Aber die Leute haben gesagt, das ist nur ein falscher Name gewesen, unter dem er sich vor seinen Gläubigen Ruf verschafft hat. Ganz recht. Was hat er euch denn hinterlassen? 5 Guin und einen kleinen Buben. Die 5 Guin haben wir schon lange ausgegeben. Den kleinen Buben haben wir noch. Und das ist natürlich jetzt viel größer geworden. Bitte, da steht, das ist ein Adolf. Unser einziges Kind ist damals gerade gestorben. Ne? War auch biblischen Geschlechts. Also haben wir den gleich behalten. Ja, also alles stimmt überein, es ist kein Zweifel. So wissen Sie denn, junger Mann, Ihr Vater lebt. Lebt? Ja, ja, kam nach langer Wanderfahrt nach Calicut in Ostindien. Dort lächelte ihm das Glück und machte ihn zum reichen Manne. Die Aufenthaltsveränderung ihrer Zieheltern machte alle Nachforschungen nach seinem Sohne fruchtlos, bis endlich der Zufall einen Freund Schluckers, einen Maurer namens Winter, nach Calicut führte. Wer hat denn dem Maurer Winter das Geheimnis entdeckt, dass der Adolf nur ein angenommener Sohn war? Ich, lieber Mann, ich. Seferl, du, ich will nicht hoffen. Mir scheint, du hast den Winter gern gesehen. Aber geh, warum nicht, Gott, gern gesehen? Sie hat bloß ein blindes Zutrauen gehabt. Ihr Vater, Herr Adolf, ersuchte gleich brieflich das hiesige Gericht, seinem einzigen Sohn diese Schrift einzuhändigen, ja, die ihm mit seinem wahren Namen bekannt macht und ihm zum künftigen Erben seines ungeheuren Reichtums ernennt. Wie? Bankier Walter kann Ihnen nähere Auskunft geben und ist zugleich beauftragt, Ihnen 30.000 Dukaten auszuzahlen. Hier die Schrift, bitte. Ja, danke. Oh, mein Vater lebt. Ich muss zu ihm. 30.000 Dukaten. Das ist ein Rosklick. Herr von Adolf. Oh nein, nehmen Euer Exzellenz nur Platz, bitte. Ich freue mich und kann mich doch nicht recht freuen, weil ich jetzt mein Adolf verliere. Ja, davon kann keine Rede sein. Sie haben mich immer als wahre Mutter geliebt. Ich vielleicht nicht als wahrer Vater. Na, so das mit dem Brief gestern. Glauben Sie mir, Herr von Adolf, das war ein bloßes Missverständnis. Was hat der Staatsschwager? Ja. Das sieht schon ein, der Herr Graf, nicht wahr? Ah ja, durchlacht, vergiss noch meinerseits alle Puff- und Schopfbeutler der früheren Jugend, ja? Ich habe für nichts Gedächtnis als für das Gute, was ihr mir erwiesen. Na gut, mein Dank wird ohne Grenzen sein. Doch jetzt bitte, verehrter Herr, führen Sie mich schnell dorthin, wo ich mehr von meinem Vater erfahre. Ich brenne vor Ungeduld. Ja, bitte, bitte, ja, kommen Sie, bitte kommen Sie. Ach Gott, das ist der liebe Mensch, der dumme Kerl. Nein, wenn ich das hätte ahnen können. Wie hätten wir den Menschen behandelt von Kindheit auf? Seid so ruhig, der lässt euch nichts entgelten. Der macht uns alle reich und glücklich. Glaubst, Schwager? Seferl, geh und erzieh's jetzt den Kindern, du plauderhaftes Weib. Du. Und das mal bin ich stolz darauf, dass ich plauderhaft war. Mir verdankt's ja. Na, wo gehst du denn so geschwind hin? Mich drückt's, ich muss die Geschichte auf dem Tandelmarkt erzählen. Oh, du verschwiegener Mann. Also gar kein Zweifel, der Musiadöf, der wird mich brillant zu denieren. Das ist jetzt schon ein... Schon eine starke Gnade von mir, wenn ich Wort halte und das Saalerl heirat. Naja, also, na, anschmieren tue ich es nicht. Na, ich bin ihre erste Lieb und das muss ein Tandler zu schätzen wissen, wenn er was Neues kriegt. Ja, aber dem ungeachtet, aber regen sich Gefühle in meinem Busen. Mein Blut macht Wallungen gegen den ersten Stock. Ha, Gott, andere diese Fanny, das Stubenmal da oben erobern könnt. Diese Fanny, das ist ein sauberes Maul. Ein feiner Bissen, wenn ich die... Damian, Damian, besinne dich. Sag, willst du wirklich das Allerunter weggeschaut, der Pfui-Teife? Also ich muss sagen, das hätte ich nicht gedacht von mir, dass ich so ein falscher Kerl bin. Was willst du glauben, sowas schaut mir gar nicht gleich. Also wenn die anderen Männer nicht besser sind als ich, nachher sind wir alle nichts nutz.